Und es geht weiter mit Klingding, der Klingding der Sendung über aktuelle Musik in Hamburg. Heute mit dem dritten Blurred Edges Feature, Blurred Edges, das Festival für aktuelle Musik in Hamburg vom 31.05. bis 16.06. Es war vor 5 Tagen zu Ende gegangen und in der jetzigen, heutigen Sendung hatte ich verschiedene Musikerinnen gefragt, ob sie was vorbeibringen und mir was zuschicken, also Aufnahmen von ihren Konzerten während Blurred Edges oder ins Studio kommen und mit mir darüber sprechen. Und das Angebot hat angenommen Grille von der Gruppe Minze. Wir sprechen gleich genau drüber, über sein Konzert am 9.6. im Hafengebiet. Und später wird dann dazukommen in die Sendung Jana de Treuer. Wir sprechen dann über das Bunte Luft Trio und andere Aufführungen von Kompositionen oder eigene Performances, die sie gemacht hat während Blurred Edges dieses Jahres. Jetzt begrüße ich erstmal Grille von Minze. Moin. Hallo, hallo. Hallo. Hallo. Ja, wir hatten uns ja bin absichtlich zu eurem Konzert gegangen. Das Konzert hatte einen besonderen Platz und vielleicht kannst du uns ein bisschen was am Anfang über Minze sagen. Mir war bis auf, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Sendung hatte ich Stücke von dir gespielt und mir war eure Band noch gar nicht bekannt. Ja, also Minze, das sind eigentlich Mingus am Schlagzeug und ich, Krille. Ich spiele meistens Gitarre, ab und zu auch ein bisschen Cornett oder was uns noch so einfällt. Und wir kommen, würde ich mal sagen, eigentlich aus der Rockmusik und machen lange Stücke, wo tendenziell wenig passiert, würde ich das mal formulieren. So, wo man auch mal aushalten muss oder wo das Gehirn dann so auf seine eigene Reise geht. So. Und spielt ihr schon lange zusammen? Wir spielen mittlerweile seit 10 Jahren zusammen. Oh, geht es. Und bei diesem Konzert am 9.6. hattet ihr ja einen Posaunisten dazu genommen. Ja. Das war Zufall oder war Absicht? Oder? Nee, Absicht wahrscheinlich, ja. Das war auf jeden Fall Absicht. Basti ist ein alter Freund von Mingus und irgendwann kamen wir auf die Idee, dieses Konzert oder dieses, irgendwie Installative im Hafen zu machen. Und dann schlug Mingus vor, dass wir ja vielleicht mal Basti, den ich auch schon kannte, dazu nehmen könnte mit der Posaune, dass sich das hier irgendwie toll treffen würde, wenn man. Mhm. Und das hat es klanglich ja am Ende auch getan. Also es war ja sehr überzeugend. Und vielleicht ist es ganz gut, auch um die Aufnahme schon ein bisschen zu kontextualisieren, die wir gleich hören werden, den Ort so ein bisschen zu beschreiben, wo ihr da gespielt habt am 9.6. Ja, also das war im Hafen zwischen dem alten Elbtunnel und Wilhelmsburg quasi unter der Argentinienbrücke, wenn man das ein bisschen kennt. Da fährt man mit dem Fahrrad lang, wenn man von Wilhelmsburg kommt oder nach Wilhelmsburg fährt. Und den Ort kannte ich schon, weil ich in Wilhelmsburg wohne und da immer auch mit dem Fahrrad drüber hinweg fahre. Und als ich dann einen Ort suchte für unsere kleine Auf-dem-Ast-Reihe, so wie wir es nennen, Minze intern, wenn wir uns draußen in die Welt begeben, da bin ich da irgendwie drüber gestolpert. Und dann dachte ich, ja, den nehmen wir jetzt, weil das irgendwie ein schönes Ambiente hat. Am Wasser, unter der Brücke, man hört das Wasser, man hört Möwen, man hört Lastwagen, man hört den Wind. Also ich fand, da war ganz viel, wo man sich so reinhängen kann. Ja, man hört auch die Fahrradfahrer, die drüber fahren. Ja, oh ja. Das weil da irgendwie so kleine Schwellen sind. Oder genau, auf jeden Fall. Okay. Das war nicht eingeplant, aber wir haben uns sehr drüber gefreut, als das passiert ist. Okay. Und ich denke, bevor wir jetzt weiter über die Musik sprechen, hören wir sie mal selber an. Ja, ich habe jetzt die Aufnahme gemacht und ich hoffe, dass das laut genug ausgesteuert ist. Ja, ein kurzer Ausschnitt von eurer Performance. Ja. An der Klütjenfelder Kehre war das, glaube ich, genau. Oder Klütjenfelder Straße. Mhm. Also an der Kehre. Ich kannte den Ort noch gar nicht und musste ihn erstmal suchen. Und glücklicherweise haben wir den gefunden. Was ich ganz gut fand, dass ihr das jetzt nicht so als Herausforderung, was manche Musiker ja auch so sehen, wenn sie draußen spielen, quasi gegen den Lärm anzuspielen, also, dass ihr das praktisch gar nicht versucht habt, oder zumindest habe ich es so verstanden. Nee, das war ganz im Gegenteil. Es ging auch gerade darum, dass wir nicht dagegen anspielen, sondern irgendwie mitspielen. Und dann, und wenn man sich da so drauf einlässt, ist es auch erstaunlich, wie leise dann die Umwelt manchmal ist, und dann manchmal dann fährt ein Schiff vorbei und dann wird das Wasser, was so ans Ufer schlägt, wird auf einmal so laut und so, und dementsprechend, also haben wir auch nicht super laut gespielt, wir wollten da gar nicht gegen an. Dann, ja. Also genau darum ging es auch, und mit Minze haben wir, glaube ich, auch sowieso schon mehr draußen gespielt als drin. Also wir haben, haben das immer gesucht, denn gerade weil wir nur zu zweit sind und sozusagen dann den Raum und die Umgebung als Mitspielende sozusagen immer auf dem Zettel zu haben. Oder als eine Variante, die wir haben, sozusagen. Ja, schön. Okay. Und ihr habt das dann auch noch im 48 Stunden Wilhelmsburg gemacht, aber an einem anderen Ort, wie du mir vorher erzählt hast. Genau, und das war auch ohne Basti und da haben wir dann auch, wir haben schon auch Stücke, die auch immer, sehr lang sich im Kreis drehend, so ein bisschen. Okay. Rock-Meditation oder so, ich weiß auch nicht. So. Gibt es denn von euch was zu hören? Also irgendwie seid ihr im Netz präsent? Oder ja, es gibt www.minze.org, das ist unsere Seite. Mhm. Und da findet man dann auch, was weiß ich, Links zu Bandcamp und so weiter, wo man uns hören kann. Mhm. Wir haben auch das meiste, was wir aufgenommen haben, gibt es auch auf Kassette oder CD, wenn man möchte. Das findet man da auch. Also kann man sich an euch wenden. Man kann sich auf jeden Fall vertrauensvoll an uns wenden. Ja, ja, minze.org und da kriegt man das Zeug. Habt ihr bald wieder einen Auftritt in Hamburg oder erstmal nicht? Nee, erstmal nicht. Ja. Mingus, der kommt auch aus Berlin und wir treffen uns wirklich nur so alle paar Monate. Mhm. Und dann üben wir oder wir spielen halt live oder wir nehmen auf oder so. Also viel Zeit ist da dann immer nicht. Deswegen haben wir auch noch nicht viel Stücke gemacht. Vielleicht sind die auch deswegen so lang, weil wir nicht so viele haben. Ja, gut. Aber wie ist es bei diesen Stücken? Ist es so und so? Also ist klar, was gespielt wird und dann wird improvisiert? Oder wie würdest du das beschreiben? Ich würde das so beschreiben, dass es nicht nur eine feste Methode gibt, aber im Großen und Ganzen setzen wir uns so Spielregeln für das, was dann Stück ist. Und die geben uns dann den Rahmen vor, dass man sozusagen nicht immer in so auf eine gleiche oder ganz freie Improvisation kommt, sondern das sind schon Stücke, aber in sich, ob der Part nun 18 Mal oder 28 Mal kommt, ist oftmals sehr, also wirklich dann frei und dann machen wir so Zeichen aus, dann mal der eine, mal der andere, mal auf Angucken, mal einfach so. Aber was dazwischen passiert, gibt es ganz viele Strecken, die sind total frei und dann kommen wir wieder an so Punkte, die sind auch ziemlich manchmal minutiös geplant oder so auskomponiert und dann schießen wir wieder los in alle Richtungen und kommen wieder zusammen. Okay. Wir können ja gleich nochmal reinhören. Ja. Was wir da unter der Brücke haben. Thank you. Ja, wir haben noch weiter gehört und ein bisschen zu kurz kam bisher der Posaunist, den ihr dazu genommen habt. Und ich habe gerade gehört, dass ihr noch so auf anderen Plattformen unterwegs seid. Ja, wir sind neuerdings auch beim bei Spotify zu finden, falls jemand das als seine Plattform der Wahl hat oder bei den anderen vergleichbaren. Okay, also man kann euch da finden. Minze. Ja, Minze, Minze, als Minze, ja. Okay, wie kamt ihr denn auf den Namen? Ja, gute Frage. Das war so ein Name von, ich glaube, es war Mingus Bruder, der sagte, wenn du mal eine Band hast mit Krille, dann müsste die Minze heißen oder irgendwie so ähnlich war die. Okay. Und so haben wir dann gesagt, ja, das klingt ganz gut. Und irgendwie passt das auch zu dem, was wir tun. Ja, klar, ich meine, irgendwie Minze ordnet man bestimmte Qualitäten zu, also es ist was Erfrischendes, irgendwie so was Grünes, was wächst so. Und irgendwie ist es auch kurz und griffig, so das Wort. Ja, der Name, ja, ja. Im Gegensatz zu unserer Musik ist es kurz und griffig. Schön, ja. Ich meine, der Ort vielleicht noch ein bisschen näher beschrieben. Also man, wenn man auf euch guckt, konnte man noch weiter gucken. War dann Wasser und dann war da hinten irgendwie, ich weiß nicht, ob da eine Schleuse ist oder was da ist. Auf jeden Fall fuhren etliche, weiß nicht, waren es Hafenrundfahrten oder Elbkähne da längs und das sind auch so Ausflugsboote, die da am. Ja, genau. Also es war einiges zu erleben da auch. Das Wetter war ein bisschen kalt, also es hat geweht. Allerdings, ja. War ein kalter Wind und kann sich das heute gar nicht vorstellen, bei dieser Schwüle, die heute Abend ist. Aber ja, so hat sich das angefühlt und ein kleines Fanpublikum habt ihr auch, die da waren, offensichtlich. Ja, das war tendenziell der Fanclub sozusagen, ja. Der war da, ja. Okay, leider haben sich nicht so viele dahin begeben, wie es hätten sein können, sollen. Also ich fand einfach die Kombination von eurem Spiel und der Situation, wie sie da war, vorgefunden habe, fand ich sehr toll und deshalb auch das Feature jetzt hier und glücklicherweise hast du zugesagt, hier in die Sendung zu kommen. Ja, toll. Wir hören noch mal rein, oder? Ja, vielleicht finden wir den Posaunisten. Ja. Ja, da ist er. Thank you. Ja, ein weiterer Ausschnitt von Minze plus Posaune, aufgenommen am 9.6. im Hafengebiet. Warst du noch bei anderen Konzerten, Blood Edges? Gespielt oder nee, gehört? Ich war noch am folgenden Samstag in der Christianskirche in Altona. Streichquartett. Mhm. Genau. Und die haben 3 Uraufführungen gemacht und 2 Improvisationen. Und das war auch recht interessant, würde ich sagen. Hat mir gefallen. Okay. Weiteren Konzerten warst du nicht? Nee, leider nicht. Nee. Also ich freue mich schon, dass ich das geschafft habe. Okay. Auch dafür, dass ich mir jahrelang vorgenommen habe, mir ganz viele anzugucken. Und so aus diversen Verpflichtungen heraus und so weiter. Okay, ja klar. Arbeit, Familie und so. Mhm. Naja. Okay. Ja, ich hoffe, ihr bewerbt euch nächstes Jahr wieder. Und ja, sehr gerne. Entdeckt noch einen neuen Raum, einen anderen Raum oder vielleicht den selben Raum. Suchen schon. Ja. Suchst du schon. Vielleicht haben wir auch noch andere Gäste oder machen genau. auch so. Ja. Mhm. Das ist ja durchaus so als auch offen gedacht. Und wir haben, wie gesagt, auch schon mal vor 2017 war es gerade, waren wir Teil des In-Sea-Ensembles, sondern da haben wir so eine große Improvisation mit tendenziell Rock-Instrumentarium gemacht, aber da haben wir auch nur einen Rock-Klops, haben wir es genannt. Ein Rock-Klops. Bis dieses Wetter, was wir auch heute präsentiert, uns von der Bühne vertrieben hat. Ach so, okay. Das war auch ein Archipel da. Ja, das war auch ein Archipel in Wilhelmsburg und so. Ja, okay. Das war auch sehr toll. Und vielleicht machen wir das auch mal wieder. Okay. Also, ja, schön. Okay, wunderbar. Yes. Vielen Dank, dass du ins Studio gekommen bist. Ja, bitte sehr. Dank an Wanda, die mitgekommen ist und ihren Papa begleitet hat. Da. Okay. Willst du auch mal was sagen? Hallo, ich wollte nur sagen, dass es hat Spaß gemacht. Es ging schnell, also anders als die Lieder. Aber ich wollte sagen, tschüss von uns. Ja. Okay. Ja, danke sehr. Vielen Dank. Okay. Und dann hören wir noch ein bisschen von euch. Gerne. Okay. Thank you. Ja, und wir haben jetzt fließenden Wechsel gemacht. Jetzt ist Jana de Treuer im Studio. Jana de Treuer, Musikerin, Saxophonistin. Wir sprachen schon gerade, Sie sprachen, also ich kann da nicht mitsprechen, über K-Pop und die ganzen Bedingungen, wie man das in Deutschland irgendwie auch entwickeln könnte oder was ähnliches. Wanda ist ja auch Spezialistin drin und mal sehen, was sich da noch entwickelt. Und ja, erstmal herzlich willkommen, Jana, dass du ins Studio gekommen bist. Und wir sprechen über mehrere Konzerte. Vielleicht sprechen wir erstmal über das erste Konzert, wo du mir auch einen Track mitgebracht hast. Mhm. Und zwar von dem Bunte Luft Trio. Das spielte ja am 5.6. im Migrant Politien auf Kampnagel. Ein Ort, den ich gar nicht kenne. Ich war leider auch nicht da bei dem Konzert. Wie war euer Konzert? Das ist so komisch, um das über seine eigene Sache zu sagen, aber ich fand es toll. Ja. Naja, haben wir heute ein Gefühl. Ja, nee, es war cool. Also ich kannte den Ort tatsächlich auch nicht und das ist halt in dem Garten von Kampnagel, da steht noch ein Gebäude. Ach so, okay. Genau, und ich fand das mega toll. Das finde ich eine von den schönen Sachen an Blurred Edges auch, dass man neue Orte kennenlernt. Und Tam hat schon ein paar Mal in Kampnagel gespielt und sie kannte das und dann sind wir so da reingekommen. Ja. Ganz gemütlicher Ort mit Sofas und total nette Leute auch, die das da organisieren. Ja. Okay. Und ist richtig ein Ort für hauptsächlich Musik oder kann man das gar nicht sagen, auch für Performance oder Theater oder Treffen? Ja, die haben da sehr viel soziale Projekte auch, glaube ich. Die arbeiten auch sehr viel mit Leuten, die mit Migrationshintergrund oder die auch hier Asyl suchen. Genau, und das ist dann, die haben da Projekte, die dann in Verbindung mit Camp Nagel stehen. Mhm. Die haben auch irgendwie Modeprojekte gehabt und Film, die haben in Corona so eine YouTube-Serie auch gemacht und so, genau. Also da ist auch sehr viel los tatsächlich. Mhm. Ja. Und die machen auch, ich glaube, jeden Monat oder so Jam-Sessions, das ist auch da. Genau. Also Jam-Sessions, das heißt, Musikerinnen können da hinkommen und zusammen. Ich denke, ja. Okay, okay, gut. Du hast da mit dem Bunte Luft Trio gespielt. Vielleicht stellst du das kurz vor, das Bunte Luft Trio. Ja, das ist ein freies Improvisationstrio. Ich spiele der Bariton-Saxophon und das ist noch zusammen mit Tam Tsi Pham. Die spielt Dan Bao, vietnamesisches einseitiges Instrument. Und Jan Wegmann spielt Modular Synthesizer. Mhm. Genau. Und ihr hattet ein spezielles Programm oder habt ihr das ungefähr das gespielt, was ihr auf euer neuen Album habt? Kann man das machen bei freier Impro? Naja, von der Idee her, sagen wir so. Naja, nö, ich glaube, wir haben tatsächlich eher so, seit dem Album haben wir in der Probe so ein paar Übungen gemacht und ich glaube, das schon, dass, weil das Album, das wir gemacht haben, sind ja Aufnahmen von Konzerten. Und bei der Produktion haben wir noch so gemerkt, ah, vielleicht können wir da ein bisschen und da nochmal arbeiten oder das ist eine coole Richtung. Und das war dann quasi die Vorbereitung fürs Konzert. Genau. Mhm. Gut. Vielleicht hören wir jetzt gleich mal rein in die Aufnahme. Oder wie hören Sie die ganz? Die ist ja, glaube ich, 15 Minuten lang. Das Bunte Luft Trio am 5. Juni im Migrantpolitchen. Thank you. okay. Ich habe mir sagen lassen, da wäre ein Cut oder da würde sich was Gravierendes verändern. Das wäre ein ganz guter Einstieg für das nächste Gespräch zwischen uns. Okay, habe mir gehört. Und wie ich zwischendrin die Gespräche, wenn die Mikros ausgeschaltet sind, sind ja oft die interessantesten, festgestellt habe, dass du das Bariton eigentlich nicht so spielst, wie viele denken. Spielt man Bariton oder so. Also eher so reduziert und Slaps und einzelne Töne anspielst. Ja. Also nicht so durchgehende Phrasierung. Das hat aber auch mit dem Instrumentarium zu tun und auch mit der Konzeption wahrscheinlich. Ja, ich finde das, also ich könnte ja so ganz schöne melodische Sachen spielen. Aber ich finde das schwierig, weil ich komme aus der klassischen Musik. Ich habe klassisches Saxophon studiert und dann merke ich so schnell, wie ich in so diese, wie sagt man das, diese Idiomen von so Saxophon-Konzert hier hingehe. Und ich finde das furchtbar. Wenn ich so merke, dass ich so was in diese Richtung spiele, dann gehe ich ganz schnell wieder weg. Ja, genau. Und wie habt ihr euch eigentlich gefunden, so als Trio? Wie seid ihr entstanden? Das ist eigentlich durch Tam. Also ich habe schon mehrmals mit Tam gespielt früher. Und sie dachte dann, ich glaube, das wäre eine super coole Kombination. Und dann haben wir uns mal auf einen Kaffee getroffen im Februar 23. Und dann war so, okay, was machen wir? Weil wir sind alle drei Komponisten, wir machen alle drei Multimedia-Sachen, wir spielen alle drei ein Instrument, wir können alle drei Elektronik. Und dann war das so, okay. Aber wenn du dann Bau spielst, ja Jan, du kannst eigentlich auch Klarinette spielen oder Synthesizer. Oh komm, dann spiele ich Bariton-Saxophon, das ist echt bescheuert. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Genau, und ich finde echt, wenn man so die Evolution auch sieht, so in den letzten Jahren, finde ich das super spannend und zu sehen, was wir da schon an Klang erzeugt haben. Ja. Und ist jetzt freie Improvisation oder habt ihr Vorgaben oder sprecht ihr drüber oder habt ihr Arrangements, also irgendwie so ein Arrangement? Nee? Wir gehen hin und wir spielen. Okay, ja. Echt? Ja. Und okay, du hast jetzt aber gesagt, das wäre jetzt irgendwie so ein Bruch, wo was anderes kommt und jetzt könnte man wieder praktisch neu hören. Genau, ja. Das wäre dann ein anderer Track schon fast, ne? Ja, genau. Das war jetzt von dir so geschnitten oder ist das live so hat es so stattgefunden? Wie es jetzt in meinem Schnitt ist, es ist was Ähnliches passiert früher im Set. Also was wir gerade gehört haben, waren tatsächlich die ersten 6 Minuten von dem Set. Wir haben so angefangen. Und dann gibt es was, das ich selbst nicht so spannend fand. Und dann dachte ich, das schneide ich kurz mal raus und mache dann eine Stelle, die spannender sind, die eigentlich irgendwie auch gut zum Übergang da passt, weil die einen ähnlichen Übergang hatte tatsächlich. Okay, ja. Gut, dann hören wir weiter. Thank you. Thank you. Ja, fliegender Wechsel hier. Grille und Wanda verlassen uns. Tschüss. Vielen Dank fürs Kommen. Und wir haben jetzt zu Ende gehört, das Bunte Luft Trio in einer Aufnahme vom 5.6. Genau. Und neben mir sitzt noch Jana de Treuer. Und wir wollen über ihre anderen Projekte sprechen, die sie während Blood Edges komponiert, selbst gespielt, je nachdem hat. Es ging dann weiter oder kurz danach oder war eine kleine Pause? Woche später. Ne? Eine Woche später. Ja, genau. Und da wurde ein Stück von dir gespielt. Ja, genau. Da habe ich nicht so viel gemacht. Ne? Das waren ja die anderen dann. Naja, du hast davor viel gemacht. Du hast das Stück wahrscheinlich komponiert oder so. Ganz auf Papier. Und, Es ist ein sehr klassisch auskomponiertes Stück tatsächlich. Okay. Jeder Ton ist ausgeschrieben für die zwei SpielerInnen. Ja. Aha, okay. Und das Ensemble, das das interpretiert hat, das war das Lux Nova Duo. Genau. Das hat so eine, das Akkordeon und Gitarre. Gitarre. Ja. Genau, eigentlich auch eine seltene Zusammenstellung. Mhm. Und die hatten dich gefragt, beauftragt sozusagen, was für sie zu schreiben oder wie kam das? Ja, genau, das war tatsächlich letztes Jahr schon. Die beiden, die haben eine Konzertreihe in Hamburg, Hamburg Dialogues, und die programmieren dann ganz viele Stücke aus eher spanische, lateinamerikanische Länder. Aber die haben dann auch immer einen Teil davon, dass die junge Komponistinnen einladen, um Stücke zu schreiben für die. Und da habe ich letztes Jahr das Stück dafür geschrieben. Das ist für Akkordeon, Gitarre und Elektronik. Und dieses Mal in Blurred Edges haben sie dann wieder aufgegriffen. Aber es gab auch zwei Uraufführungen. Einen von Xiao Fu und einen von Oscar Corpo. Genau, und dann gab es noch ein Solostück für Akkordeon und Elektronik von Mario Marzi. Oder, ja, so heißt er, ne? Nee, wie heißt der wieder? Mario Marzi, das ist ein Saxophonist. Ups. Ah ja, okay, gut. Genau, ja. Und das war dann im G-Doc da in der Galerie, Freitag der 14. um 18 Uhr, ja. Okay, gut, wir hören gleich rein und ich sag nochmal die Musikerin, also ist Lydia Schmidt Akkordeon und Jorge Paz Gitarre mit dem Stück. Welchen Namen hat das Stück? Flämische Akkordeonstau. Es geht alles um Stau und Autos und so. Okay. Genau. Na, dann hören wir mal rein. Thank you. Okay, eine Aufnahme von dem, mit dem Lux Nova Duo, eine Komposition von Jana de Treuer, die wir gerade gehört haben, flämischer Akkordeonstau. Akkordeonstau, also nicht Verkehrsstau, sondern Akkordeonstau, aber hat was mit Verkehr zu tun, wie ich mir gerade erklären ließ. Und du hast jetzt noch eine Aufnahme von einem anderen Zusammenhang, oder? Ja, genau. Also, ja, das ist das Coole wahrscheinlich, wenn man sowohl spielt als komponiert, ne? Also, das war ja jetzt eine, wie gesagt, klassisch ausgeschriebene Komposition, wo die Leute, also mit Live-Elektronik und mit Pedale und so Sachen machen mussten und sie mussten sich anschnallen und so. Und ja, das war. Hat viel Spaß gemacht. Wir haben sich auf der Bühne angeschnallt. Okay. Es war ja alles mit Autos. Okay, ne? Okay. Kann man natürlich nicht sehen auf dem Radio. Klar. Genau. Und das dritte Konzert, wo ich Teil war, quasi, das war bei Lukas Xeres, sein Multimedia-Konzert in der Musikhochschule. Das ist auch tatsächlich so, dass da auch sehr viel Video dabei war. Das ist ja Multimedia-Komponist. Aber das ist ein Quartettstück, das er geschrieben hat, wo er selbst Gitarre spielt. Ich habe Tenorsaxophon gespielt und dann gab es noch Alicia Reyes auf Klavier und Aaron, seine Familienname entgeht mir jetzt gerade, auf Schlagzeug, genau. Mhm. Und ja, das war, sein ganzes Konzert ging um Identität, war ein Teil davon. Der hat auch so ein ganzes Stück gehabt, das war ganz witzig, wo er so quasi sich selbst geklont hat als so ein Assistant und dann mit sich selbst geredet hat mit Musik und sehr viel mit Bildern und sehr viel Witzen. Also ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so viel witzige Witze tatsächlich in einem Konzert erlebt. Das war ganz schön. Okay. Genau. Und ja, auch also das Stück, wovon ich die Aufnahme mitgenommen habe, das ist auch noch mit einem Sensor und mit Elektronik drin. Und dann kommen halt so ganz viele Worte und Sätze und so noch hinter uns auf so, ja, das war so ein Video-Wall. Genau, ja. Ja, also ich war ja kurz drin, weil das, da gab es gleichzeitig zwei Konzerte, eins von Musikong Boom Bong, initiiert von Tintin Patrone und euer Konzert, also das Konzert, bei dem du jetzt, von dem du jetzt gerade gesprochen hast. Und das waren ja die zwei letzten Konzerte von Blood Edges. Und ich fand schon sehr immersiv, also es war schon sehr viel, was einem geboten wurde, also diese drei Bildschirme. Und es war eigentlich immer ein Track, der lief, also es gab eigentlich keine Pause. Es war jetzt nicht so Stück oder Pause, Stück und so, sondern ich glaube, es ging die ganze Zeit durch. Oder? Ja, es gab irgendwann, nachdem wir gespielt haben, war mal kurz Pause, ja, okay. Genau. Okay, ja. Wir können immer versuchen. Wir können immer versuchen, das abzuspielen, genau. Ich drücke hier mal einfach auf Play, ne? Ja. Thank you. ein besinnlicher Ausklang. Aber du hattest, während wir das gehört haben, praktisch auch gesagt, dass andere Elemente noch dabei waren, die wir jetzt nicht wahrnehmen konnten, weil wir jetzt ja nicht durch die Lautsprecher gucken können, beziehungsweise die Lautsprecher das ja auch nicht wiedergeben können, was da zu sehen war. Ja, genau, das war so im Moment ungefähr in der Mitte vom Konzert, wo er sich einfach mal bedankt hat für die Leute, dass die gekommen sind und so. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen sein Humor, dass das dann diese Art von Klavierklänge da sind, na all diese dissonante Free Jazz Rockband Vibes. Mhm. Ja, genau. Mhm. Du warst noch bei anderen Konzerten bei Blurred Edges, oder? Ja, ich war nur bei zwei. Also ich war tatsächlich leider dann auch ein paar Tage nicht in Hamburg und so, wo gerade viel los war. So das zweite Wochenende war ich gar nicht da. Das war schade. Aber ich war noch bei Chaos Cadence in Tonali-Saal. Ah ja, genau. Die waren ja auch im Studio vor, also bei der letzten Klingding-Sendung. Und? Ja, das fand ich Hammer. Ja, ja, ja, ja, das war auch total voller Saal und also ich kenne die auch, weil ich Ach so, du kennst die Musiker, ja. Und ich kenne ein paar davon schon ziemlich lange, aber noch nicht auf diese Art und Weise. Und ich war super gespannt zu sehen, ja, wir kennen uns noch aus dem Studium, ne? wie sie sich da so entwickelt haben. Und ich fand es richtig cool. Die haben ja eigentlich also Stücke gespielt, zum Beispiel von Stockhausen war eins drin, von Sascha Lemke war auch eins drin. Okay. Und dann ja noch ein paar gemischt mit freier Impro, aber da war dann auch irgendwie selbstgebaute Instrumente und so eine Jacke mit Sensoren, das dann so, ja, also Ariadne hat das dann so sich selbst bespielt und genau, das war sehr viel unterschiedliche Sachen, die da gemacht haben. Und das war dann auch eine Kooperation, ne, mit der Universität in Lüneburg. Die haben dann noch um das Thema KI gearbeitet und dann nach dem Konzert konnte man da noch so ein Quiz machen und raten, welche Musik von Menschen und welche von KI gestellt würde. Und so ein paar Sachen, genau, von den Studierenden. Das war dann auch, ich weiß nicht, ich fand es vor allem süß. Ja, okay, genau. Schön. Ja, gut. Und noch ein anderes Konzert? Da war ich noch bei H7 Club. Ach so, ja, genau. Gut. Ja, davon gibt es jetzt noch keine Aufnahmen. Das dauert noch ein bisschen. Und ich hoffe, dass es in der nächsten Klingling-Sendung, die ist, glaube ich, am 17. oder 18. Juli. Da geht es ja weiter mit dem Blood Edges Feature Nummer 4 dann und weiteren Aufnahmen. Ich warte jetzt auch nur einen Bruchteil von den Aufnahmen spielen können, die ich angekündigt habe. Aber okay, gut, den H7 Club gibt es dann irgendwie, zumindest ausschnittsweise, bei der nächsten Klingling-Sendung. Ja, und machst du bald wieder Konzerte in Hamburg? Ist mal überlegt. Ich glaube, vor der Sommer tatsächlich nicht mehr. Nicht mehr, nee, okay. Genau. Okay. Dann spiele ich im September in der Nacht der Kirche. Aha. Das liegt schon fast. Und dann im Januar im Bracula ein Hip-Hop-Classic-Clash-Mix. Ja, okay. Das ist auch schon gewusst, genau. So was Ähnliches hattet ihr schon mal gemacht, oder? Genau, ja, ja. Im Mai. Jetzt ist nochmal eine zweite Version. Ja. Und wie funktioniert das? Also wer liefert die Grooves? Das ist eine Kooperation. Wir sind zu viert. Zwei Leute aus dem Hip-Hop-Bereich und zwei aus dem klassischen Neumusikbereich. Und ja, wir haben halt dann so ein Konzertkonzept, wo also die Hip-Hopperin ist, die hat ihren eigenen Tracks und die zweite Person ist halt ihren Producer. Und dann versuchen wir da gute Übergangen. Und jetzt haben wir es ja einmal gemacht. Ich glaube, jetzt in der Zukunft wollen wir auch viel mehr, dass es noch ineinander einfließt und so. Genau, also ich habe schon so ein bisschen Bariton und so zu den Hip-Hop-Tracks mitgespielt. Ah ja, okay. Genau, und Jonas hat auch auf seinem Klavier schon mitgespielt, aber ich glaube, jetzt sind wir so in diesem nächsten Schritt, wo das dann nochmal viel mehr zusammenkommt. Okay, genau. Okay. Und bei der Nacht der Kirchen, was machst du? Da war ein Soloprogramm tatsächlich. Ach so, ja? Ja, genau. Okay, und wo, in welcher Kirche? In Süldorf. Süldorf, das ist Blankenese Richtung praktisch. Ja, genau. Ja. Okay. Ja. Und also du spielst allein oder gibt es Leute, Musikerinnen, die Stücke von dir spielen? Nee, ich spiele tatsächlich Solo-Saxophon mit Elektronik. Es ist, was habe ich gesagt, zugängliche neue Musik. Okay. Ja. Aha. Tja, Genau. Das wollen wir doch nochmal sehen, ob sie so zugänglich ist. Gut. Ja, vielen Dank, dass du ins Studio gekommen bist. Und, ja, danke, dass ich da sein durfte. Ja, also die kann ich jetzt schon ankündigen. Das ist ja auch schon, gut, 40 Minuten haben wir nicht mehr ganz Zeit innerhalb der Klingding-Sendung. Die Aufnahmen, die beiden Aufnahmen von dir, die hört man auch noch in der Klingding-Nachtschleife, die dann ab 0 Uhr eingespielt wird und viele Aufnahmen, die wir heute, glaube ich, gar nicht mehr hinkriegen zu hören. Ja, okay. Erstmal und bis bald waren wir wieder im Studio. Ja, gut. Und dann gucke ich mal weiter, wie ich weiterkomme in dem Programm. Es gab ja viele Konzerte und eins der ersten größeren Konzerte war am 1. Juni und zwar die Frequenzgänge mit verschiedenen Musikerinnen und Musikern. Dabei waren Ilya Belorukov, Electronics, Nuria Andorra, Percussion, Francesca Naibo, E-Gitarre, Salima Chabait, Saxophone, Matthias Müller, Posaune, Gunnar Letto, E-Bass im Künstlerhaus Faktor. Und davon hören wir jetzt von Gunnar Letto und Nuria Andorra Percussion eine Improvisation, die sie gemacht haben. Thank you. Nuria Andorra und Gunnar Letto in Frequenz gegen 99 am 1.6.2024 aufgenommen im Künstlerhaus Faktor. Und ich gehe gleich zeitlich weiter zum 2. Juni, da eröffnete eine Klanginstallation plus Performances in dem Raum für Klangenthusiasten Strobreden. Und da war eine Klanginstallation von Seiji Morimoto und wurden verschiedene Filme gezeigt von Birgit Ulher und von Seiji Morimoto und beide haben dann auch eine Performance gemacht und also es wurden auch Videos gezeigt von Birgit Ulher praktisch als Beitrag zu dem Ausstellungsprogramm und Birgit Ulher hat nochmal in einer Live-Performance das Stück Public Transport aufgeführt. Davon hören wir jetzt einen Ausschnitt. Ja, ich bin nahtlos übergegangen zu der Performance von Seiji Morimoto. Ich glaube, sie hieß Summer. Kleinen Moment. Vielleicht finde ich es jetzt hier noch. Auf jeden Fall waren das so kleine Summer. Short Summer hieß die Performance. Es waren so kleine Summer, die auf verschiedene Unterlagen gelegt hat. Und das waren so Teile der Ausstellung und Klanginstallation, die im Struppreden waren, in Bahrenfeld, dem Haus für Klangenthusiasten. Und ich gehe gleich weiter zu einer Tanzperformance, zu einer Performance, die ich gar nicht angekündigt habe, weil ich die Aufnahme kurz vor der Sendung erst bekam, und zwar von Trinidad Martinez. Die war auch, glaube ich, vor 2 Monaten hier mit in dem Studio, und wir haben darüber gesprochen, über ihre Pläne für das Blood Edges Festival. Und das, was sie gespielt hat, das war am 4.6., jetzt muss ich gerade mal gucken, wie ich das finde, Crowd im Colibri, eine Echtzeitkomposition mit zeitgenössischem Tanz und Live-Musik, und das war am 4. Juni um 18 Uhr begann. Das Ganze ist jetzt ja noch erklärt und das muss ich jetzt nicht wiederholen. Ich sage nur noch die Beteiligten: Stephanie Alf, Geige, Marc Pira, Elektronik, Chad Poppel, Percussion, Theresa Hoffmann, Ingo Reulicke und Trinidad Martinez, Tanz und Performance. Und davon hören wir jetzt eine Aufnahme. Gut, soweit eine Aufnahme von Crowd. Und es geht gleich weiter. Am selben Tag hat Gravel's Heart gespielt, aber nicht nur Gravel's Heart, sondern auch Isabel Anders solo. Und sie hat dann kurz danach einen Ausschnitt veröffentlicht, den auch bei YouTube zu sehen ist. Und das hören wir jetzt. Thank you. Das war die Klingling-Sendung am 21. Juni 2024, des Blurred Edges Feature Nummer 3. Und am dritten Freitag im Juli geht es weiter mit dem Blurred Edges Feature Nummer 4. Ich hoffe, dass ich dann die Tracks anspielen kann, die ich jetzt angekündigt habe, aber die gar nicht gespielt wurden. Das ist am 18., wenn ich das richtig sehe. Am 18., genau am 18. Juli, dann wieder ab 22 Uhr. Und man kann die Sendung auch nochmal nachhören bei FSK, klar kann man den Livestream hören, aber man kann die Sendung nachhören über die Webseite www.hierunddaa.com oder www.hierunddaa.de/klingding.html. Und wie angekündigt geht es jetzt weiter mit der Klingding-Nachtschleife. Es beginnt dann gleich am Anfang wieder mit dem Stück mit Gunnar Letto und Nuria Andorra und dann viele andere Stücke, die heute ein bisschen kurz angespielt wurden, werden dann länger gespielt, unter anderem das letzte. Und dann geht es noch weiter mit Queller, dem Trio mit Eric Falconier, Joachim Schütz und Till Steinebach. Und nur Reflexe, eine multimediale Performance mit Zor Boucher, Dörte Habekos und Michael Steinhauser. Und dann gibt es noch eine Aufnahme von Stark Bewölkt, von dem Abend Stark Bewölkt, glaube ich am 8. war das, ein Solo, ein Stimmsolo von Sarah Buchner. Und das Bunte Luft Trio hören wir auch nochmal. Also das kann man die ganze Nacht über noch hören, mit Klingling Musik die Nacht verbringen. Und ich bedanke mich fürs Zuhören, für das Interesse und nochmal bei den Studiengästen fürs Kommen. Und soweit anregendes Hören, bis zum nächsten Mal. Tschüss.